wie ein Sprung vom Zehner ins eiskalte Wasser. Seit der Tag, an dem du dein Träum endlich Platz machst. Ich weiß, es sieht hoch aus, ich weiß, dass du Angst hast. Doch ey, was ich auch weiß, du kannst das. Spürst du's nicht auch, dieses Kribbeln im Bauch? Weil etwas neu beginnt. Atme ein, atme aus. Spring. Verschwende keinen Augenblick, nie wieder. Du kriegst die Zeit nicht mehr zurück. Da ist noch so viel mehr für dich. Kriegst die Zeit nicht mehr zurück. Neue Wege, neues Glück. Verschwende keinen Augenblick, du kriegst die Zeit nicht mehr zurück. Da ist noch so viel mehr für dich. Manchmal fehlt uns nur ein Schritt. Neue Wege, neues Glück. Du hast so viele Pläne, so viel, was dich begeistert. Doch nur drüber zu reden, ey, ist meistens halt leichter. Lass nicht lange überlegen, komm, wir zählen bis drei, dann springen wir gemeinsam. Spürst du's nicht auch, dieses Kribbeln im Bauch? Weil etwas neu beginnt. Atme ein, atme aus. Spring. Verschwende keinen Augenblick, nie wieder. Du kriegst die Zeit nicht mehr zurück. Da ist noch so viel mehr für dich. Kriegst die Zeit nicht mehr zurück. Neue Wege, neues Glück. Verschwende keinen Augenblick, du kriegst die Zeit nicht mehr zurück. Da ist noch so viel mehr für dich. Manchmal fehlt uns nur ein Schritt. Neue Wege, neues Glück. Verschwende keinen Augenblick, neue Wege, neues Glück. Da ist noch so viel mehr für dich. Manchmal fehlt uns nur ein Schritt. Neue Wege, neues Glück.